Nachdem der Doktor ihre Röntgenaufnahmen studiert hat, teilt er Maggie Walsh mit, dass keine Chance auf Heilung besteht. Nachdem sie zu Abend gegessen hatten, kamen sie wieder auf der Brücke des Schiffs zusammen. Es war Zeit, eine neue, polyenzephalische Welt zu konstruieren. Und dies war nur möglich, wenn sie sich alle daran beteiligten. Andernfalls zerfiel die Konstruktion sehr schnell wieder, wie im letzten Stadium der Delmac-O-Episode. In 15 Jahren hatten sie viel Übung darin erlangt. Besonders Toni Dunkelwelt. Er hatte seine 18 Lebensjahre beinahe vollständig an Bord der Persus 9 verbracht. Er kannte nichts anderes als eine bunte Folge polyenzephalischer Fluchtwelten. »Also Leute«, sagte Bels nur, als alle versammelt waren. »Immerhin war das Ganze ja kein totaler Misserfolg. Wir haben fast 2 Wochen hinter uns gebracht.« »Entschuldigt mich bitte«, sagte Morley unvermittelt, stand auf und verließ die Brücke. In der Stille eines schmalen Korridors blieb er stehen und massierte sich nachdenklich die Schulter. Ein psychosomatischer Schmerz war als Erinnerung an Delmac O zurückgeblieben und würde vermutlich noch eine Woche oder so zu spüren sein. »Das ist alles«, dachte er, »was uns von dieser Welt bleibt. Ein eingebildeter Schmerz und eine verblassende Erinnerung. Wie wäre es jetzt mit einer Welt, in der wir alle still und ruhig im Sarg liegen? Danach sehen wir uns doch in Wahrheit. Während der letzten 4 Jahre hat es allerdings keinen Selbstmord mehr gegeben. Die Bevölkerungszahl unseres kleinen Planeten ist stabil. Vorläufig. Bis Mrs. Rockingham stirbt. Ich wollte, ich könnte mit ihr gehen. Wie lange wollen wir denn noch so weitermachen? Thugs Geist ist verwirrt. Auch Fraser und Bubble sind nicht mehr ganz normal. Und ich auch nicht. Ich verliere genauso nach und nach den Verstand. Fraser hat recht. Die Delmac-O-Morde sind symptomatisch für unseren zunehmenden Wahnsinn. Aber wenn das stimmt, wird dann nicht jede neue Scheinwelt noch furchtbarer sein? Wir werden jedenfalls Roberta Rockingham vermissen. Sie ist von uns allen die gutmütigste, ja, die geistig stabilste, weil sie weiß, dass sie bald sterben wird. Der Tod ist der einzige Trost, der uns noch bleibt. Ich könnte ein paar Ventile öffnen und die Luft auf dem Schiff würde hinaus in das Vakuum gesaugt. Ein kurzer, schmerzloser Tod. Ich brauche nur diesen Hebel hier nach links zu drehen. Er legte seine Hand auf eine Vorrichtung, mit der man im Notfall beide Ventile der Schleuse gleichzeitig öffnen konnte. Da kam eine Gestalt den Gang entlang, auf ihn zu. Ein junger, bärtiger Mann in einem langen, ausgebleichten Gewand, mit klarem Gesicht und strahlenden, eindringlichen Augen. »Wanderer«, sagte Morley. »Nein«, erwiderte die Gestalt. »Ich bin nicht der Erdenwanderer. Ich bin der Mittler.« »Aber wir haben dich doch nur erfunden, wir und Tench 889b.« »Ich bin gekommen, um dich mitzunehmen.« »Wohin möchtest du gehen, Zed Morley? Was möchtest du sein?« »Du meinst, in einer unserer Konstruktionen? In einer polyenzephalischen Welt?« »Nein. Du wirst frei sein. Du wirst sterben und wiedergeboren werden. Ich werde dich dorthin führen, wo du willst. Dir geben, was immer du dir wünschst. Sag mir, was deine Wünsche sind.« »Ich verstehe. Du willst nicht, dass ich uns alle töte, dass ich die Ventile öffne.« Der Mittler nickte kaum merklich. »Ein jeder von ihnen muss das für sich selbst entscheiden können. Du darfst nur für dich allein entscheiden. Weißt du, ich wäre gern eine Wüstenpflanze, die den ganzen Tag von der Sonne beschienen wird. Ich möchte langsam wachsen, ganz langsam. Ein Kaktus vielleicht, auf irgendeiner warmen Welt, wo ich Ruhe und Frieden finde. So soll es sein. Und ich möchte schlafen können und trotzdem die Sonne spüren und wissen, dass ich lebe. So ist es mit allen Pflanzen. Sie schlafen und sind sich doch ihrer Existenz bewusst.« Der Mittler streckte seine Hand aus. »Also gut, komm mit mir.« Und Zed Morley legte seine Hand in die des Mittlers und fühlte, wie kraftvolle Finger die seinen umschlossen. Er war so glücklich wie nie zuvor. »Du wirst leben und 1000 Jahre lang schlafen«, sagte der Mittler und führte ihn fort von dem Schiff, hinaus in die Sterne. Einem Zusammenbruch nahe ging Mary Morley schließlich zu Belsnor. »Glenn, ich kann Set nirgendwo finden.« Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Er ist verschwunden.« »Wie bitte?« »Du meinst, er ist nirgendwo auf dem Schiff?« erwiderte Belsnor verwundert. »Aber wie soll er das Schiff verlassen haben, ohne eine der Schleusen zu öffnen? Und wenn er eine geöffnet hätte, wäre unsere Luft innerhalb von Sekunden ins Vakuum hinausgeströmt und wir wären alle tot.« »Ich weiß.« »Er muss also noch auf dem Schiff sein. Wir werden ihn suchen gehen, wenn wir die nächste Episode konstruiert haben.« »Nein, jetzt! Such jetzt nach ihm!« »Das kann ich nicht.« Abrupt wandte sich Mary ab und ließ ihn stehen. »Komm zurück«, rief Belsnor. »Du musst mithelfen. Lasst mich in Ruhe.« Sie ging weiter den engen Korridor entlang in die Kombüse. »Hier war er zuletzt«, dachte sie. »Ich kann noch seine Gegenwart spüren. Hier, wo er sich am häufigsten aufgehalten hat.« In sich zusammengesunken, saß sie in dem kleinen Raum und hörte, wie die Stimmen der anderen immer leiser wurden, schließlich ganz verstummten. »Sie haben eine neue Fusion begonnen«, wurde ihr bewusst. »Ohne mich?« »Ich hoffe, Sie sind glücklich. Es ist das erste Mal, dass ich nicht teilnehme. Was soll ich jetzt tun? Wohin soll ich gehen? Ich bin allein. Set ist fort. Alle sind sie fort. Doch allein schaffe ich es nicht.« Sie rappelte sich auf und ging zurück auf die Brücke. Dort lagen sie in ihren Kojen. Die Visiere der polyenzephalischen Helme verbargen ihre Gesichter. Keine Menschen mehr. Roboter mit glänzenden Metallschädeln. Alle Helme waren aktiviert. Nur ihrer nicht. Und Sets auch nicht. Unentschlossen stand sie da und betrachtete die schlafenden Körper. »Was haben Sie wohl in den Computer eingegeben?«, fragte sie sich. »Auf welchen Postulaten hat Tench 889b diesmal die Scheinwelt aufgebaut? Was für eine Welt könnte das sein?« Sie legte eine Hand auf den leise vor sich hin summenden Computer, versuchte die Diagramme auf den Schirmen zu verstehen. Doch Belsnor war der Einzige, der das alles wirklich nachvollziehen konnte. Natürlich hatten sie neue Daten angegeben, neue Einstellungen vorgenommen, aber sie konnte nichts damit anfangen. Auch der Kontrollausdruck war ihr unverständlich. Für eine Weile rührte sie sich nicht, überlegte, und dann traf sie ihre Entscheidung. »Es muss diesmal einfach besser sein«, dachte sie. »Wir haben jetzt schon so viel Übung, so viel Erfahrung mit den Konstruktionen. Es ist nicht mehr so wie zu Beginn, als wir immer wieder in Albtraumwelten gerieten.« Natürlich waren sie alle mit der Zeit zunehmend gereizter, aggressiver geworden, bis es schließlich zu Delmark O gekommen war. Doch die Morde waren ja nichts Wirkliches. Sie waren nur eine Illusion. So, wie wenn man jemanden im Traum umbringt. Allerdings, wie schnell die meisten von ihnen doch zu Mördern geworden waren. Wie leicht es ihr gefallen war, Susie Smart zu töten. Sie legte sich in ihre Koje, vertraut seit so vielen Jahren, schloss die biostatischen Apparate an und setzte dann den Helm auf. Erleichtert vernahm sie das leise Summen des Zylinders, ein tröstendes, angenehmes Geräusch. Dunkelheit umfing sie. Sie atmete die Dunkelheit ein, verschmolz mit ihr. Es war Nacht, und sie sehnte sich nach dem Tageslicht, das eine neue Welt enthüllen würde. »Wer bin ich?«, fragte sie sich. Schon begann die Antwort in ihrem Geist zu verblassen. Die Persus 9, Sets Verschwinden, ihr einsames Dasein in dieser kosmischen Falle. Das alles löste sich auf, fiel von ihr ab wie eine Last. Sie dachte nur noch an das Licht des neuen Tages. Sie sah auf ihre Armbanduhr, bildete sich ein, auf ihre Armbanduhr zu sehen. Doch die Uhr stand still. Dann tauchten Sterne auf, ferne Punkte am Himmel, verwischt von vorbeiziehenden Nebelschwaden. »Mrs. Morley?« Die Stimme eines Mannes. Sie schlug die Augen auf. Sie war wach. Fred Gossim, der Chefingenieur des Kibbutz Tekel Ufarsin, kam auf sie zu. Einige amtlich aussehende Papiere in der Hand. »Ihre Versetzung wurde bewilligt«, sagte er, und reichte ihr die Dokumente. »Sie kommen auf einen Planeten namens«, er zögerte, runzelte die Stirn. Delmar, glaube ich. Mary überflog die Transferorder. Delmark O, erwiderte sie dann. Und ich soll mit einer Kapsel hinfliegen? Wie es wohl auf Delmark O aussieht? Fragte sie sich aufgeregt. Sie hatte noch nie von dem Planeten gehört. Aber er klang höchst interessant. Wird Set auch versetzt? Set? Gossim zog eine Augenbraue hoch. Wer ist Set? Sie lachte. Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Es ist nicht wichtig, glaube ich. Ich bin so glücklich über diese Versetzung, weil... Verschonen Sie mich damit, unterbrach sie Gossim barsch. Was mich betrifft, so meine ich, dass Sie Ihren Pflichten dem Kibbutz gegenüber untreu werden. Er wandte sich um und marschierte davon. Ein neues Leben, dachte Mary unbeeindruckt. Neulichkeiten. Eine neue Welt. Wird es mir auf Delmark O gefallen? Ja, ich bin sicher. Es wird mir gefallen. Leichtfüßig lief sie zum Hauptgebäude des Kibbutz hinüber, in ihre Wohnung, und begann zu packen.